Wir werden weniger leistungsfähig. Die deutsche Volkswirtschaft und Gesellschaft machen zurzeit nicht den Eindruck, als könnten sie vor Kraft kaum laufen. In jeder zweiten Sonntagsrede hören wir, dass nur Spitzenleistungen in Wissenschaft und Technik Deutschlands Lebensstandard sichern und die Folgen der Globalisierung und des demografischen Wandels zum Positiven wenden können. In einer aktuellen Veröffentlichung schreibt etwa das Konsortium Bildungsindikatoren und technologische Leistungsfähigkeit, Zitat, in allen fortgeschrittenen Volkswirtschaften ist ein Trend zur Wissenswirtschaft zu beobachten. Ein Trend, der ökonomisch ohne Alternative ist und der zunehmenden Bedarf an hochqualifiziertem Humankapital schafft. Der Trend zur Wissensgesellschaft beruht auf einem doppelten Strukturwandel. Zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen fast ausschließlich im Dienstleistungssektor und nur noch in Ausnahmefällen in der Industrie. Die Qualifikationsanforderungen sind im Dienstleistungssektor typischerweise höher. Sowohl im produzierenden Bereich als auch innerhalb des Dienstleistungssektors expandieren wissens- und forschungsintensive Wirtschaftszweige und Tätigkeitsbereiche zulasten derjenigen, die weniger auf den Einsatz von hochqualifiziertem Personal angewiesen sind. Geringe Qualifikationen werden immer weniger nachgefragt. Deutschland hat seinen über lange Jahre gehaltenen Humankapitalvorsprung gegenüber anderen Ländern, der sich auch heute noch im vergleichsweise hohen Bildungsstand älterer Bevölkerungsgruppen niederschlägt, durch Versäumnisse in der Bildungspolitik der 1980er und 1990er Jahre sukzessive eingebüßt. Zitat Ende. Humankapital wird in internationalen Vergleichen an den Abschlussquoten vergleichbarer Bildungsgänge gemessen. Aussagekräftig sind diese nur, wenn die Abschlüsse auch vergleichbar sind. Das Niveau des traditionellen deutschen Abiturs ist zwar in den letzten Jahrzehnten gewaltig gesunken, liegt aber dennoch wohl eher in der Nähe des amerikanischen College-Abschlusses, weshalb es wenig sinnvoll ist, deutsche Abitur mit amerikanischen Highschool-Quoten zu vergleichen. Dennoch geben die internationalen Vergleichsdaten zu denken. Im internationalen Vergleich hat Deutschland die mit Abstand niedrigste Quote an Hochschulabsolventen und vor allem die niedrigste Quote an MINT-Absolventen. Sicherlich stellen die Zahlen in der Tabelle 3.2 Deutschland in einem ungünstigen Licht dar. Denn das deutsche Abitur hat gewöhnlich eine höhere Qualität als viele der ausländischen Studienberechtigungen. Zudem gibt es zahlreiche Einrichtungen, die in anderen Ländern als Hochschule geführt werden, bei uns diesen Status aber nicht haben, etwa Berufsakademien und Verwaltungshochschulen. Für bestimmte Ausbildungsgänge wird in Deutschland auch kein Studium vorausgesetzt, weil es Lehrberufe sind, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, Erzieherinnen und Erzieher. Und überhaupt gibt es die ganze Breite der beruflichen Bildung in vielen anderen Ländern so nicht. Dennoch ist die niedrige deutsche Quote an MINT-Absolventen, die ja einen hohen Standard im wissenschaftlich-technischen Fortschritt garantieren sollen, besorgniserregend und verträgt sich nicht mit der hierzulande verbreiteten Einschätzung, Deutschland sei ein prädestinierter Hightech-Standort. Die niedrige deutsche Quote an MINT-Absolventen hängt nicht mit Kapazitätsengpässen an den Hochschulen zusammen. Vielmehr sind die MINT-Fächer jene, in denen die deutschen Hochschulen durchaus noch freie Kapazitäten haben. So gab es 2006 folgende Auslastungsquoten. Elektrotechnik 72%, Physik, Astronomie 74%, Maschinenbau, Verfahrenstechnik 81%, Chemie, Biochemie 87%, Kunst, Kunstwissenschaften 90%, Sprach- und Kulturwissenschaften 102%, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 116%. Man sieht, je mehr formale Anforderungen ein Fach stellt, umso geringer ist das Studieninteresse. Es mangelt ganz offenbar nicht am Platz in den Labors und Hörsälen, sondern an geeigneten und in der Schule ausreichend vorgebildeten Köpfen. Zugleich gibt es in den MINT-Fächern extrem hohe Schwund- und Abbruchquoten, wie die Zahlen von 2006 zeigen. Sprach- und Kulturwissenschaften, Sport, -24%. Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, -26%. Mathematik minus 53%, Physik, Geowissenschaft minus 52%, Chemie minus 49%, Maschinenbau minus 46%, Elektrotechnik minus 48%. In Deutschland besteht also das doppelte Problem, dass zu wenig Studienberechtigte MINT-Fächer wählen und zu wenige, wenn sie es tun, ihr Studium erfolgreich abschließen. Michael Leschczynski und andere haben sich diesem doppelten Problem gewidmet und glauben nicht, dass sich etwas verbessern könnte. Zitat: Fachlich prädestiniert für ein MINT-Studienfach ist nur eine Minderheit von Schulabsolventinnen und Schulabsolventen von allgemeinbildenden Schulen. Für zusätzliche Impulse der Nachfrage nach diesen Studiengängen, die sich aus entsprechend veränderten schulischen Schwerpunktsetzungen ergeben würden, gibt es keine empirischen Hinweise. Eine durchgreifende Ausweitung von bildungsbiografischen Verläufen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Wahl eines ingenieurwissenschaftlichen Studienfaches zulaufen, ist auch an den beruflichen Schulen nicht zu erkennen. Zwar steigt die Gesamtzahl der Studienberechtigten mit technischer Ausrichtung wieder an, aber der Zuwachs fällt gegenüber den Bereichen Bildung und Sozialwesen nur unterdurchschnittlich aus. Zitat Ende. Dabei kann man es natürlich nicht bewenden lassen, doch dazu später mehr. Siehe Kapitel 6.